Diejenigen, die zum erfolgreichen Unterwassertestschüssen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot beitrugen, hielten sich ab 28. August in Pyongyang auf. Sie besuchten den Sonnenpalast Kumsusan, die heiligen Städte von Suzhe, wo Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind, und erwiesen ihnen Hochachtung. Und sie legten an ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansude Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Sie besichtigten das Geburtshaus von Präsidenten Kim Il-sung, Man Yongde, die heilige Stätte der Revolution und die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon. Sie sahen sich die Gratulationsdarbietungen der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend an und verbrachten im Naturmuseum, dem zentralen zoologischen Garten, dem Wasserpark Munsu und dem Vergnügungspark des Volkes Rungna schöne Stunden. Am 2. September traten sie die Heimreise an.